Kapitel 3 Thomson Motorkomponenten, Cornelius, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Rowe, Lester AG in Rohrbass. Ich hätte gern Herrn Heller gesprochen. Tut mir leid, Herr Heller ist gerade in einer Besprechung. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also es geht um ein Angebot von Ihnen, und zwar über Kolben und Leichtmetallzylinder vom 17. April. Hier steht, die Lieferzeit beträgt 4 Wochen. Wenn ich jetzt die Teile telefonisch bestelle, könnten Sie dann eventuell schon in 2 Wochen liefern. Es ist nämlich ziemlich eilig. Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt vor allem davon ab, wie viel wir noch auf Lager haben. Und dafür ist bei uns Herr Heller zuständig. Der kümmert sich auch um die Auslieferung und die Transportrouten. Ich weiß leider überhaupt nicht, wie lange die Besprechung von Herrn Heller noch dauern wird. Kann er Sie vielleicht zurückrufen? Ja, das wäre sehr nett. Es ist aber wirklich dringend. Ich bin heute auf jeden Fall bis 18 Uhr erreichbar. Glauben Sie, dass er mich bis dahin anrufen kann? Ja, ich denke schon. Ich schreibe gleich eine Notiz, dass er Sie bis 18 Uhr zurückrufen soll und bringe Sie ihm in den Konferenzraum. Dann weiß er Bescheid. Wie war bitte nochmal Ihr Name? Rowe, von der Lester AG. Lester AG. Und unter welcher Nummer sind Sie erreichbar? Also, da ist zuerst die Vorwahl für die Schweiz. Das müsste von Deutschland aus die 0041 sein. Dann 1168054. 34 ist meine Durchwahl. 0041, dann 116805. Durchwahl 34. Genau. Gut, Herr Rowe, ich werde mich darum kümmern. Ich gebe die Notiz gleich an Herrn Heller weiter. Er ruft Sie dann so bald wie möglich zurück, vor 18 Uhr. Das habe ich dick unterstrichen. Vielen Dank, das ist sehr nett. Auf Wiederhören. Wiederhören.